does it mean to be unhealthy badly, my love? To be in a bad state so well? What does it mean to face desire so sadly? Do you beg at the empty well? Residual images of our love are just a dog, a machine for your love. Do you know every man, every place that you've been? You turned me on, then you turned on me. This low commotion, this low commotion, this low commotion, this low commotion is going down, down, down, down. This low commotion, this low commotion, this low commotion. America, weren't you a miracle? At home, but this low, low, low commotion would not leave our paradise alone. And my two hands landed like two spiders on your knee. In one right ring finger branded, but two legs for two brains to please. Residual images of our bar, just a dog, a machine for your love. But to know every man, every face that she'd seen, baby, you turned me on, then you turned on me. With this low commotion, this low commotion, this low commotion, this low commotion, this low commotion is going down, it's going down, it's going down, it's going down, it's going down, it's going down, it's going down, your low commotion. No scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist immer der Sunday Service und wie gewohnt Anfang Januar mit dem Jahresrückblick. Die besten Platten, die beste Musik aus dem Jahre 2014. Freut euch auf Kevin Morby zum Beispiel oder seine alte Band The Woods sind dabei. Courtney Barnett, White Fans, Ty Segall, Spoon, The Drums, Kate Tempest, die Glass Animals und noch viel, viel mehr heute hier in der Sendung beim Jahresrückblick. Timbertombre hörten wir gerade eben. Die haben eine Platte veröffentlicht im März. Hot Dreams betitelt mit vielen, vielen guten Songs drauf und vor allen Dingen der gerade eben This Low Commotion ist einer meiner Lieblingssongs 2014 gewesen. Die Band kommt aus Kanada, aus Ontario und hat auch schon 5 Alben jetzt mit diesem Neues zusammen veröffentlicht. Vor allen Dingen, wenn Taylor Kirk, der Sänger, anfängt zu singen, kriege ich immer so ein bisschen Gänsehautatmosphäre dabei. Es gab natürlich auch ein paar Enttäuschungen, ein paar Platten, die nicht so richtig großartig waren oder vielleicht so toll, wie man das von dem Vorgänger hätte erwarten können. Dazu gehört so ein bisschen Caribou, das neueste Album von Dan Snaith alias Caribou, kommt auch aus Kanada mit dem Titel Our Love. Er kam im Herbst raus. Ich fand die Platte ein bisschen mau, bis auf einen einzigen Song, der wirklich richtig gut ist. Der Rest der Platte dann vielleicht doch ein bisschen unterm Tisch kehren lassen. Hier kommt Caribou mit Can't Do Without You. Can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without. can't do without you. Das war Caribou. Der Song braucht so ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, aber dann hat er irgendwann doch das richtige Tempo und den richtigen Beat dabei. Das Ganze vom Album Our Love von Caribou 2010, also auch schon 4 Jahre vorher, erschien mit Swim das letzte Album von Caribou. Eine ganz, ganz großartige Platte, die wirklich eine war, auf der sich alle einigen konnten, sowohl Elektronik als auch Indie-Hörerinnen und Hörer. Und jetzt mit Our Love schon eine kleine Enttäuschung, weil er natürlich das hohe Niveau nicht halten kann, aber trotzdem 1, 2 gute Songs drauf, der eben gerade gehörte, auf jeden Fall mit dabei beim Jahresrückblick hier beim Sunday Service. Die nächste Band heißen Young Fathers, kommen aus Edinburgh und die drei Herren heißen Aloysius Massakoi, Caius Bankole und G. Hastings. Aus Edinburgh kommen sie, machen aber weder keltischen Pubrock noch typischen Indie-Pop, sondern eher ziemlich verrückten Hip-Hop. Ihre Einflüsse sind dabei so vielfältig wie ihre Wurzeln, die sie haben. Einmal Schottland, einmal Nigeria, einmal Liberia. Neben afrikanischen Rhythmen gibt es viel Soul, Beats, schräge Synthi-Sounds und eine ganze Menge Humor bei ihrer Musik. Das erinnert an die frühen Zeiten von Antikin als Bands wie Y, Hymie's Basement oder auch Gel, die ersten spröden Ansätze zwischen Indie und Hip-Hop in die Welt setzten. Und zu Recht haben sie dann im Herbst auch den Mercury-Preis gewonnen in England mit ihrem Debütalbum Dead, The Young Fathers. Hier kommen sie mit ihrem Song Get Up. Come in. Fumbling through the ether, take a ride in Aquila. Cost you 30 liras, push your dealer heads to meet her. A shrewd operator in the shadow of a beacon. Have a dirty weekend, interesting proposition. Insinuate and listen. Listen, listen. What a way to make a living. Scissors, scissors to the ribbon. Throw my hands like a reverend. 666s, 77s. When I get down to this, cut catalyst. Cut. For a revolution. irgendwo zwischen Soul, Indie und Hip-Hop, die Young Fathers mit Get Up. Der Song von ihrem Debütalbum Dad, ich glaube zumindest, dass es ihr Debüt ist, ist im Januar erschienen. Und ja, mit einer der Entdeckungen des Jahres 2014, neue Bands, bin ich immer ziemlich neugierig drauf, was es an neuen Sachen gibt. Und hier auf jeden Fall eine Band, wo man beide Daumen ganz locker nach oben strecken kann. Die Jungs, wie gesagt, aus Edinburgh, etwas nördlich davon liegt die Halbinsel Fife. Von der kommt Kenny Anderson, also auch oben im schottischen Norden sozusagen. Kenny Anderson nennt sich, wenn er Musik macht, King Creosote und hat seit rund 95 40 Alben veröffentlicht, viele davon als CDR und zeitweise ein Label namens Fans Records auch mitbetrieben. Er hat eine Platte veröffentlicht im Sommer, From Scotland with Love betitelt. Das Ganze ist ein Dokumentarfilm über seine Heimat. Der Film zusammengesetzt aus ganz alten Archivbildern, die ohne jegliche Kommentare verknüpft sind. Und das ist dieser Soundtrack auch mehr als nur Musik, sondern fast schon die Stimme dieses Films. Und aber auch ohne Bilder funktioniert die Musik ausgezeichnet. King Creosote hat in gewohnter Qualität feinsten Indie-Folk komponiert und diese mal mit Unterstützung seiner Band, mal nur mit Gitarre und mal mit einem charmanten Kinderchor eingespielt. Hier kommt er mit For One Night Only. Wir hörten King Creosote mit For One Night Only, das Ganze von seinem neuesten Album From Scotland With Love. Wie gesagt, eigentlich eher ein Soundtrack, aber funktioniert auch hervorragend als einzelnes Album und ist wirklich wie immer eigentlich was King Creosote macht, sehr, sehr schön geworden. 2014 war schon so ein bisschen das Jahr der Newcomer-Bands, dazu gehören auch Temples. Temples machen frischen Pop mit viel 60s-Anleihen, klingen eher nach Birds als nach Beatles und trotzdem sind sie sehr retro, sondern mit einer ziemlich modernen Produktion ausgestattet. Das britische Quartett wurde 2012 gegründet und mit Sun Structures legten sie im Februar ein prima Debütalbum vor. Das gefällt durch die Bank weg. Die Rolling Stones luden sie als Support ein. Johnny Marr ist voll des Lobes gewesen. Auch Robert White war in einem Brief an das Management voll des Lobes und auch der Sunday Service zieht seinen Hut in Hoffnung, dass diese Band nicht nur eine Eintagsfliege ist. Hier kommen Temples mit dem Shelter-Song. Das waren Temples mit dem Shelter-Song. Die Band aus London, die mit ihrem Debütalbum Sun Structures, auch eine ganz, ganz tolle Platte, die 2014 erschien und die hier ihr Debüt hatte. 2014 gab es ziemlich viel Retro-60s-Sounds. Auch die nächste Band aus Liverpool kommen sie. Klingt ziemlich nach Birds und Beatles. We Are Catchers. Das ist eigentlich nur ein Mensch. Peter Jackson heißt er. Und Bill Ryder Jones von The Coral hat bei diesem Debütalbum von ihm einfach We Are Catchers betitelt mit ausgeholfen. Aber dank moderner Studiotechnik klingt der Gesang da manchmal doch, als ob die Band als Quartett singen würde. Und einige Songs sind wirklich das Zeug zu zeitlosen Klassikern. Hier kommen We Are Catchers mit Tap, Tap, Tap. den Sunday Service mit dem Jahresrückblick, das Beste aus 2014. Eben gerade der Song Northern Exposure von Cheetahs von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Wenn vier blutjunge Jungs Musik fabrizieren, die wahrscheinlich in ihrem Geburtsjahr ihren Zenit hatte, kommt man schon ein bisschen ins Grübeln. Haben die Kids den Plattenschrank ihrer Eltern gewildert oder sind sie vielleicht doch älter, als sie auf der Bühne aussehen? War dieser Sound die letzten 20 Jahre vielleicht doch gar nicht weg und wird hier wieder an die Oberfläche gespült? Das Debütalbum von Cheetahs klingt wie eine Hommage an den großartigen Shoegazer-Sound vergangener Zeiten. Dabei zollen sie eher dem raueren Sound Tribute. Das Ganze klingt eher nach Swerve Driver als nach Mabody Valentine. Sind eher frisch und poppig wie die frühen Lilies und weniger melancholisch wie Slowdive damals. Man fragt sich, ob die Mitglieder von Cheetahs, die in London ansässig sind, all diese Differenzen überhaupt kennen oder bei einer Konfrontation einfach nur kollektiv mit der Schulter zucken würden. Cheetahs, definitiv eines der besten Shoegazer-Alben seit Jahren. Auch eine tolle neue Band, wie gesagt, hier aus London. Die nächsten, auch um die Ecke sozusagen, haben ihren Sitz, und zwar die Glass Animals, kommen aus Oxford, haben auch eine tolle Platte veröffentlicht namens Saba. Es gab schon hier und da ein paar EPs im Vorfeld zu hören, und die Platte hier ist wirklich ziemlich großartig geworden. Hier kommen die Glass Animals mit Black Mambo. We can hold you. Black Mambo. Das waren die Glass Animals von ihrem Debütalbum Saba. Und im Sommer erschien großartige Platte. Die Stimme des Sängers Dave Bailey klingt unglaublich nach Soul und R&B. Trotzdem haben die Glass Animals musikalisch mit beiden Musikrichtungen eigentlich gar nichts am Hut. Die Beats erinnern eher an Flying Lotus, die Gitarren eher an Radiohead. Und ja, die Band ist das erste Signing auf Wolftone, dem neuen Label von Paul Epworth. Der hat sich als Produzent mit dem ersten Werken damals von Bloc Party und auch Maximo Park einen Namen gemacht, hat jetzt für Adele und andere produziert und in England eine ganze Dekade musikalisch geprägt. Jetzt versucht er sich als A&R-Manager mit eigenem Label und das ziemlich erfolgreich hier mit den Glass Animals. Tolle Platte. Ganz toll auch das Debüt von Kate Tempest. Ehemals die Sängerin von Sound of Rum, hat sich selbstständig gemacht, war schon seit von klein auf an auf der Bühne bei Spoken Word Geschichten, jetzt auch das Ganze vertont. Von ihrem Album Everybody Down, hier das Theme from Becky. Smart girl, soft eyes, took in a hard world and saw it. Fast forward, she's moving for money in bars for the tourists. She's moved up to massage, she's happy, she's in charge. Talking to clients, adoring the silence of after the session. Her and the night air, how to be more than the sum of your parts. She knows how they see her, but they don't know half. I never wanted to be anybody other than the person that I am. And the things that I discovered in the circles that I ran have been difficult and humbling. Some don't understand, but I'm happiest with struggling. She's not reluctant to touch. It's the one thing that must bring us closer together. It's such an important endeavor to feel tender. She can't believe there are some who have never been held in their lives. 8 months in a boardroom, 3 on the motorway, 1 in a small room, watching the dawn loom large over grey bricks. It's not sordid, it's sacred to open them up to the warmth of her nature. It's ancient, she don't wanna do it forever, but let's face it, wages are fucked and rent is outrageous. Some might say that she's being degraded, but she makes her own mind up, knows her own morals. She don't care about how most people see it. One man's certain is another man's squabble. Life's to be lived, not agreed with. She's making her living and she's making it safely. Better than slaving away in an office or killing herself to fill some boss's pockets. Working for peanuts and making them conkers. I never wanted to be anybody other than the person that I am. And the things that I discovered in the circles that I ran have been difficult and humbling. Some don't understand, but I'm happy. Walk to our own beat and each person's rhythm is unique. You can't hear somebody's tune if you're counting your time. You must count their time to enjoy how their mind makes its music. She fell in love with a suitor, his name was Pete, and while she was at work he got stoned and watched snooker. And when she got home he cooked food for them both. They were happy and close, but she could feel it pulling at the threads of their tapestry, unraveling all that he knew to be true. This is reality. He finds it very hard to alter his view. But gradually, she has felt less and less certain that his understanding would stretch. And now she's got to justify all her decisions. But he doesn't listen, just gets upset. But she, in her wisdom, is ready to try. She thinks of his feelings. She kisses his neck in the evenings. Tells him for them she's a sweet thing in between meetings. But he has her depth and the whole of her. But when he's holding her hand, it feels less like her hand and more like his hand. And when he's kissing her face, it feels less like her face and more like his face. She's become displaced. Is she herself, or is she the girl that he wants her to be? She tells him, I don't want to hurt you, but your judgments are heavy and they're hurting me. I never wanted to be anybody other than the person that I am. And the things that I discovered in the circles that I ran have been difficult and humbling. Some don't understand, but I'm happy it's been struggling. Thank you. Das war Kate Tempest mit ihrem Theme from Becky von ihrem Debütalbum Everybody Down. Ganz, ganz großartige Künstlerin. Sie hat früher bei Sound of Rum mitgemacht, einem Trio, was ja fast musikalisch schon an alte Acid Jazz Tage erinnert hat. Jetzt klingt sie eher ja, mehr Hip-Hop-lastig, ein bisschen düsterer. Die Beats erinnern dann eher an Roots Maneuver. Und die Platte ist sehr, sehr gut. Live ist Kate Tempest allerdings noch 10-mal besser. Ich habe sie erleben können in Hamburg in einem kleinen Club und das war wirklich ziemlich großartig. Die ist total natürlich, trägt irgendwie ihre verwaschenen Klamotten, die sie auch sonst irgendwie tragen würde, wenn sie einkaufen geht auf der Bühne. Null geschminkt, null Attitüde und absolut toll auf der Bühne, muss ich wirklich sagen. Großartige Sängerin, großartige Künstlerin und ich hoffe, dass sie auch eine, ja, viele, viele Platten produzieren wird und uns mit toller Musik versorgen wird. Kate Tempest aus London. Der nächste Künstler ist auch britisch, hat den Hip-Hop wieder mal neu erfunden. Es geht um Dells und dem Album Petals Have Fallen. Kieran Gallier steckt hinter Dells und hat hier seine zweite Platte veröffentlicht. Wieder mal produziert von, wie heißt er noch gleich, Quess. Und ja, tolle Platte hier. Hören wir den Song You Live in My Head von Dells. As the moon burns slow and the dust still settles, pour words from the air and I'm filling with metal sea. He said if you're thirsty, lick the tears off my cheeks before they dry out, that's what you whispered to me, breathe. Puff, puff, pass, blow clouds in the sky, skeleton bones and flames in your eyes, see. Blah, blah, blah, will I see you again? I had the right laugh, there's no need to pretend. Let you live in my head. Your face and drips in my palms. I spew my thoughts, you're eating my past. You said don't get too close, cause I am a killer. Aim for your heart so you won't get up. Projections, dreams, crystallized scenes. We brush it off cause it ain't what it seems. Blah, blah, blah, will I see you again? I had the right laugh, there's no need to pretend. That you live in my head. Thank you. You Live in My Head. Das war Dales vom Album Petals Have Fallen. Nämlich so ein bisschen das, was King Krule ein Jahr vorher gemacht hat. King Krule ja vielleicht auch mit einer neuen Platte 2015 am Start. Ich hoffe auf jeden Fall sehr darauf. Little Barry sind schon eine Band, die 99 gegründet wurde von Billy Cadogan. Er natürlich auch Namensgründer dann dieser Band, Little Barry. Damals klang die Band auf ihrem Debütalbum noch eher 60s-Pop verliebt Richtung Kings und Stones. Inzwischen ist die Band auf ihrem vierten Album Shadow sehr viel rauer, sehr viel erwachsener geworden, klingt eher nach Garagenrock und die neue Platte sprüht nur so vor psychedelischen Momenten, verzerrten Verstärkern, kurzen Gitarrensoli und tollen Melodien. Edwin Collins, der Groß Edwin Collins, hat die Platte produziert und wahre Wunder vollbracht, einen ungeschliffenen Rohdiamanten sozusagen hier zum Funkeln gebracht. Die Chemie zwischen Band und Produzent könnte nicht besser sein. Immerhin sind Little Barry auch die Studioband von Collins eigene Alben. Das Verständnis also blind und man kann das fast raushören. Wenn Billy Cadogan, der Sänger, im Titelsong Shadow singt, I was burned in the sound, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Den hören wir nicht, diesen Song, stattdessen einen, der mir besser gefällt. Eyes Were Young, hier kommt Little Barry. Tja, Little Barry, dass ich mich für diese Band nochmal so begeistern könnte, hätte ich auch nicht gedacht. Ihr Debütalbum damals, 2005, fand ich ziemlich nett. Zwischendurch haben sie dann eher unspannend geklungen. Jetzt mit Shadow eine großartige Garage-Rock-Platte gemacht. I Swear Young war gerade zu hören von Little Barry, der Band aus England. Ja, Best of 2014 beim Sundays als Jahresrückblick. Das Jahr ist vorbei. Musikalisch, die Pessimisten werden wieder mal sagen, früher war alles besser. Aber wie war die Musik in 2014 eigentlich? Gab es Überraschungen? Konnten etablierte Künstlerinnen und Künstler nachlegen? Gab es Enttäuschungen? Welche Songs wird man auch in 5 Jahren noch hören wollen? War überhaupt etwas, was am Ende des Jahres übrig bleibt? Ich würde sagen, Daumen nach oben. Ich habe manchmal zwar auch meine Zweifel, ob nach einigen Sendungen, die ich so mache, wie die Musik dann diese Woche so war. Aber wenn ich mir das übers Jahr verteilt angucke, gab es doch richtig viele tolle, gute Platten. Ich glaube, die Sendung hier kann davon ja eigentlich nur berichten und das bestätigen. Eine tolle Platte und eine tolle Künstlerin kommt aus Melbourne. Courtney Barnett macht auch schon seit einiger Zeit Musik, ist ein bisschen die neue Lo-Fi Queen, hat 2 Alben veröffentlicht, in Eigenregie auf ihrem eigenen Label Milk Records. Das eine kam 2012, das andere 2013 raus. Und jetzt hat sie letztes Jahr im Sommer die beiden EPs zusammen veröffentlicht als Album. A Sea of Split Peas heißt das Ganze. Ich habe sie auch live gesehen im Molotow in Hamburg. Tolles, großartiges Konzert, sehr laut, ziemlich anders als auf Platte. Druckvoller, fast noch besser, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, ja, ihr schräges Süppchen Lo-Fi-Sound, wenn sie so ein bisschen lasziv singt und immer ein bisschen neben der Spur klingt, ist ziemlich großartig, wie hier zu hören bei Avant-Gardner. Hier kommt Courtney Barnett. Stand